Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 948 an Schiller. Mit den besten Grüßen hierbei Verschiedenes. Erstlich drei Stück allgemeine Zeitung, wovon besonders eines wegen einer merkwürdigen Schulschrie wichtig ist, zweitens einige Rollen, die noch im Macbeth zu besetzen sind, weshalb ich auch die Austeilung überschicke, drittens ihr schönes Berglied, viertens ein, ich fürchte, abermals verunglückter Versuch, ein griechisches Trauerspiel heranzurücken. Besonders scheint mir der an den alten, für uns vielleicht zu schweren Schritt des Trimeters ohne Vermittlung angeknüpfte gereimte Chor sehr unglücklich. Mögen Sie mich heute Abend besuchen, so befehlen Sie dem Überbringer die Stunde des Wagens. Weimar, am 8. Februar 1804. G.